wir hören die sich ebenfalls mit dieser Wahl beschäftigende Kolumne des Herausgebers der Monatszeitschrift Konkret, Hermann Gremlitzer, persönlich am Start. Die Überschrift heißt Kreuz mich an. Und das Motto, unter dem der Beitrag steht, lautet: Die Wirklichkeit ist vulgär-marxistisch. Dass die politische Form parlamentarische Demokratie die bürgerliche Diktatur zum Inhalt hat, ein alter Hut, den der Leitartikel sich aufsetzt, wenn er die Politik nötigt, die Bedürfnisse der Wirtschaft zu bedienen. Die Wirtschaft ist ein Synonym für Unternehmen und Unternehmer, für Bourgeoisie halt. Was bleibt zwischen Form und Inhalt, zwischen Schraube und Mutter, nennt der Mechaniker Toleranz. Sie wird in Mikrometern gemessen. Diesen Spielraum haben die Parteien, die man als kleinere Übel anzusehen gewohnt war, in der jüngeren Vergangenheit genutzt, sich an der Regierung als das jeweils Größtmögliche zu beweisen. Was Helmut Kohl und Klaus Kinkel aus Furcht, unliebsame Erinnerungen zu wecken, oder die kleinen Leute, zu denen SPD und Gewerkschaften das Proletariat gemacht haben, aufzuwiegeln, nicht gewagt hatten, wurde von einer rot-grünen Regierung exekutiert. Deutsche Soldaten in den dritten Krieg gegen Jugoslawien geschickt und wenig später in alle Welt, Renten gekürzt, Arbeitslosengeld gestrichen, arme Kranke totgespart, den Reichen Geld in jede Ritze gestopft, Waffen exportiert auf Teufel komm raus, all das mit dem breiten Grinsen eines Praktikus. Sitzt, passt, wackelt und hat Luft. Als die parlamentarische Linke das Geschäft, für das sie geholt worden war, verrichtet hatte, schickte die werbende Wirtschaft, die von ihren zu diesem Zweck ausgehaltenen Medien Stimmung und Stimmen der Wähler lenken lässt, sie zurück in die Opposition, wo sie mit beträchtlichem Pathos anprangern durfte, was sie gestern noch als Regierung betrieben, erfunden oder eingeführt hatte. Exemplarisch der Fall des Genossen Steinmeier, der als Minister in Schröders Kanzleramt den Datentausch zwischen dem BND und der NSA organisiert hatte und, weil die Regierung Merkel da weitergemacht hat, wo er hatte aufhören müssen, sich darüber einen Wolf empörte. Es ist sein und seiner Genossen wohlverdientes Pech, dass die Wirtschaft im Herbst 2013, anders als am Ende der Regierung Kohl, keinen Bedarf an hilfswilligen Sozialdemokraten hat. Ein Klon des Kanzlers Schröder wird so wenig gebraucht wie weitere schmerzhafte Reformen zur Steigerung der Exportkampfkraft, die doch nur die Spannung im Lande, den Hass Europas und das Misstrauen der USA ins Prekäre treiben könnten. Sogar einen Vizekanzler Steinbrück wird es nur geben, wenn die FDP ausfällt und die Grünen sich ein letztes Mal zieren sollten. Das eine so unwahrscheinlich wie das andere. Kanzlerin bleibt mit Cingdara Sasar Angela Merkel und diesmal ist sie das kleinere Übel. Ei warum, ei darum. Zitat: Amerika, auch England, Frankreich und Russland haben uns und Europa vom Naziterror befreit, und zwar mit dem Einsatz von vielen Menschenleben. Das dürfen wir niemals vergessen. Wenngleich das Wort nicht mal die halbe Wahrheit erzählt. 300.000 Menschen, die bei der Befreiung vom Naziterror ihr Leben gelassen haben, waren Amerikaner, 420.000 Briten, 520.000 Franzosen und 19,6 Millionen waren Bürger der Sowjetunion, nicht Russen. Welcher Christ, sozial, frei oder Ökodemokrat hätte je gewagt, so zu sprechen? Steinbrücks Mentor Schröder etwa, der ein Foto seines Vaters mit Hakenkreuz am Stahlhelm mitten auf dem Schreibtisch im Kanzleramt disloziert hatte, statt auf seinem Hannoveraner Privatklo? Steinbrück selber, der sein deutsches Volk in der Abhörkrise fragt, sind wir eigentlich in Deutschland noch Herr im eigenen Haus? Der klagt, Frau Merkel distanziert sich nicht von den Amerikanern und nimmt kritiklos hin, wenn deutsche Rechte und Interessen verletzt werden. Nein, die Rede, die einen Hauch von Hans Eislers, Johannes R. Bechers und Ernst Buschs Dank euch, ihr Sowjetsoldaten, atmet, brächte kein Steinbrück, kein Gabriel, kein Schröder, kein Trittin und keine Göring über die Lippen. Angela Merkel war es, die so gesprochen hat, ohne Rücksicht darauf, was ihre Partei und die meisten ihrer Landsleute von solcher Betrachtung der deutschen Geschichte halten. Norbert Geis, der Vorsitzende der Arbeitsgruppe Recht der Unionsfraktion, hat es noch 2009 im Bundestag formuliert, als es um den späten Freispruch jener Männer ging, die im Vernichtungskrieg der Wehrmacht auf die Seite der Befreier übergelaufen sind. Zitat: Wer Kriegsverrat beging, hat oft in einer verbrecherischen Weise den eigenen Kameraden geschadet, ja sie oft in Lebensgefahr gebracht, in der sie dann auch umgekommen sind. Dies zum Beispiel dann, wenn der Verräter zu den feindlichen Linien überwechselte und, um sich dort lieb Kind zu machen, die Stellungen der eigenen Kameraden verriet, von der er geflüchtet war. Der Feind konnte sich darauf einrichten und den Standort der Truppe unter Beschuss nehmen, wobei viele ihr Leben verloren haben. Dies gilt auch für die Fälle, dass Überläufer Pläne von Truppenbewegungen an den Feind verraten haben. Dies führte dazu, dass die eigenen Kameraden nicht selten in eine tödliche Falle gerieten. Der Verräter hat in diesen Fällen auch nach unseren heutigen Maßstäben verwerflich gehandelt. Zitat Ende. Noch einmal, ganz langsam, zum Mitdenken. Den Kameraden der Wehrmacht bei ihrem Verbrechen, nämlich der Ermordung von 50 Millionen Menschen und der Beihilfe zur Vernichtung der europäischen Juden, zu schaden, dem Feind, nämlich den Befreiern, mit Rat und Tat und am besten durch die Tötung möglichst vieler braver Lanzer zu helfen, war keineswegs das Ehrbarste, was ein deutscher Soldat tun konnte, sondern ein Verbrechen, und, Zitat, auch nach unseren heutigen Maßstäben verwerflich. Das konnte im Deutschen Bundestag aufgesagt werden, ohne dass die Abgeordneten den Redner angespuckt und aus dem Saal gejagt hätten. Im Gegenteil. Aus diesem Grund konnte Geis ungestört fortfahren. Zitat, hat die rot-grüne Koalition bei der seinerzeitigen Ergänzung des Gesetzes zur Aufhebung nationalsozialistischer Unrechtsurteile in der Strafrechtspflege vom 23. Juli 2002 ausdrücklich davon abgesehen, die Urteile wegen Kriegsverrates pauschal aufzuheben. Die damalige Mehrheit scheute davor zurück, ein Verhalten, durch welches das Leben der eigenen Kameraden schwer in Gefahr geraten ist, nachträglich zu sanktionieren. Zitat Ende. Erzählt dieser Vorgang nicht mehr vom Charakter der gründlich zivilisierten deutschen Gesellschaft als alle Märchen aus 1001 Gedenkstunde? Und passt er nicht allzu gut zu der nationalistischen Hysterie, die Sozialdemokraten, Grüne und andere vaterländische Gesellen wegen des Ausspähens deutscher Daten durch den amerikanischen Geheimdienst entfacht haben, obwohl den armseligen Mehrwert der Affäre die Erfahrung bildet, dass Leute, die ihre Unterwäsche in soziale Netzwerke hängen, sich über das Interesse von Schnüfflern nicht wundern sollten. Das dumme Wort vom gestörten Verhältnis, das die deutsche Linke zur Nation habe, wurde hier auf ganz andere Weise wahr. Niemand ist so besorgt um deutsche Rechte und Interessen, das Ansehen Deutschlands in der Welt und den Zusammenhalt der Nation wie die parlamentarische Linke. Weil sie darin Spitze ist, wird sie an dem Tag wieder an die Regierung berufen, da außergewöhnliche Gefahr, etwa der Ausbruch eines offenen Wirtschaftskriegs mit den USA oder die irgendwann unvermeidliche Währungsreform, die Mobilisierung der völkischen Gemeinschaft verlangen. Keinen Tag früher und ganz gewiss nicht am 22. September. Obwohl es also der Empfehlung, diesmal die Angela Merkel zu wählen, nicht bedarf, gestehe ich, dass ich bei einer Hitze, die mich am Sport hindert, nach einem Blitzschlag, der die Unterhaltungselektronik lahmlegt, bei einem plötzlichen Regenschauer, der mich auf dem Spaziergang durchs Viertel Unterstand suchen und zufällig in einem Wahllokal finden lässt, in Versuchung geraten könnte, mein Kreuz bei Merkel zu machen, hätte ich in bald 30-jähriger Enthaltsamkeit nicht verlernt, wie wählen geht. Hermann Gremlitzer las die Kolumne des Herausgebers der Monatszeitschrift Konkret im August. Jetzt noch, nein, wir haben schon den September, für den September.